ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen, am Mikrofon ist wieder Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Wir bringen in diesem Podcast Radiokostbarkeiten aus alter Zeit, Hörspielschätze aus den Rundfunkarchiven, Krimis, die lange nicht mehr wiederholt wurden und überwiegend unbekannt geblieben sind. Keine Lesungen, nein, sondern meist kurze Geschichten, die seinerzeit in verteilten Rollen und mit Einsatz von Geräuschen und Spannungsmusik in den Funkhäusern eingespielt wurden. Diesmal haben wir einen flotten Krimi aus einem Sender, den es nicht mehr gibt. Radio DDR. Erstes und zweites Programm. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat uns einen Krimi-Hörspiel-Klassiker aus den Archiven der Deutschen Demokratischen Republik hervorgezaubert. Wir gehen also fast 50 Jahre zurück und lauschen in die DDR Mitte der 1970er Jahre. Und damit ist klar, was jetzt für ein Vorspann erklingen muss. Krimi. Am Freitag. Genau, wieder haben wir einen Krimi am Freitag für Sie. Diese Hörspielsendereihe hatte einen festen Termin auf Radio DDR 1, natürlich am Freitag um 21.30 Uhr. Der Schauspieler Hans-Georg Thies war die Ansagestimme am Echogerät und die Musik von Martin Hattwig erklang fast immer zu Beginn. Also muss ich hier Krimis hören? Genau darum ging's. Gleich bringen wir so einen Freitagskrimi in voller Pracht und voller Länge. Vorher lauschen wir noch ein wenig zurück und erinnern uns an andere bekannte Krimireihen und Musik aus dieser Zeit. Das kommt von den vielen Krimis im Fernsehen. Der Rundfunk und ja, auch das Fernsehen der DDR mutete dem Publikum seit den 70er Jahren mehr und mehr Krimis zu und verpackte diese in sensationelle Musik. Das hier etwa ist das erste wiederkehrende Titelthema der Fernsehkrimiserie Polizeiruf 110. Der Berliner Hartmut Bersing hatte sie komponiert. Die auch heute noch laufende Polizeirufreihe startete 1971 im DFF, dem Deutschen Fernsehfunk, so hieß das Fernsehen der DDR seinerzeit noch. Stehen bleiben! Deutsche Volkspolizei! Ja, und das hier ist das zweite bekannte Polizeirufthema von Hartmut Bersing, das bis Anfang der 90er Jahre zu Beginn erklang. Auch in Varianten und Neuabmischungen, aber so wie hier, lief es am häufigsten. Es war Erich Honecker, damals erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, der 1971 ein Machtwort gegen die Langeweile im DDR-Fernsehen sprach. Es sollte mehr Spannung geboten werden. Achtung, Achtung, hier spricht die Deutsche Volkspolizei. Bürger, bleiben Sie bis auf Widerruf in Ihren Häusern. Schnell wurde der Polizeiruf erfunden. Sigrid Göhler als Leutnant Vera Arndt und Peter Borgelt als Oberleutnant Peter Fuchs nahmen ihren langjährigen Fernsehpolizeidienst auf. Der Fall Lisa Murnau lief am 27. Juni 1971 auf DFF 1. Das war der Startschuss des Polizeirufs 110. Das geschah auch, um dem Publikum eine Alternative zum Tatort, der neuen Serie vom Klassenfeind aus Westdeutschland, entgegenzusetzen. Das hier ist die Tatort-Titelmelodie, übrigens in der 70er-Version. Da klingt sie noch etwas anders als heute. Klaus Doldinger hatte sie komponiert. Im November 1970 war der erste Tatort-Krimi in der ARD gesendet worden. Er kam vom Norddeutschen Rundfunk und trug ausgerechnet den Titel Taxi nach Leipzig. Zurück in die DDR. Mitte der 70er Jahre hatte sich diese Serie und damit auch diese Musik von Peter Gotthardt längst im Fernsehen etabliert. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich spreche natürlich von Der Staatsanwalt hat das Wort. Könnten Sie sich folgende Situation vorstellen? Sie kehren einen Tag früher als vorgesehen aus dem Urlaub zurück. Sie bemerken, dass Ihre 19-jährige Tochter die Arbeit bummelt, und überraschen Sie mit einem wildfremden Mann in Ihren Ehebetten. Wie würden Sie darauf reagieren? Ja, keine Ahnung. Der Staatsanwalt Peter Przybylski hat hier das Wort. Schon 1965 begann diese True-Crime-Fernsehspielserie, die sich mit Vergehen von DDR-Bürgern auseinandersetzte. In solcher Situation jedenfalls nahm jener Straffall seinen Ursprung, der unserer heutigen Sendefolge zugrunde liegt. Und das war damals neu. Bislang hatte man im DDR-Krimi stets Schurken aus Westdeutschland dingfest machen können. Der Staatsanwalt hat das Wort, sollte das Rechtsverständnis im Sozialismus vermitteln. Feste Ermittler gab es nicht, auch keine Verhandlungen, meist nur mahnende Worte. Der Schaden? 900 Mark auf Seiten sozialistischen Eigentums, 2100 Mark bei persönlichem und privatem Eigentum. Es war die am längsten laufende Fernsehkrimiserie der DDR. Bis 1991 entstanden 140 Folgen. Asoziales Verhalten beschäftigt uns noch relativ häufig. Dürfen wir es uns als Sozialisten denn leisten, einem Menschen gegenüber jemals pessimistisch zu sein? Guten Abend. Auf den Staatsanwalt folgte sogar eine ähnlich konzipierte Radio-Hörspielserie. Im Juli 1973 ging es los, auf Radio DDR 1 mit Tatbestand. Auch in der Hörspielserie ging es um wahre Fälle aus dem DDR-Alltag. Der Komponist Siegfried Schäfer hatte diese Musik für Tatbestand produziert. 40 Folgen liefen bis 1989. In der letzten war beispielsweise Ulrich Mühe in der Hauptrolle zu hören. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil der Krimi am Freitag, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, mit den genannten Fernseh- und Radioklassikern aus der DDR zu tun hat. Und ich bin dein Kronzeuge, wa? Die Kronzeugin heißt er und ist, wie bei dieser Reihe üblich, ein frei erfundener Unterhaltungskrimi. Er spielt im Ost-Berlin des Jahres 1977. Immer muss denn ja ein Mörder da sein, ne? Die Schauspielerin Ursula Braun spielt die Titelfigur. Dietrich Körner und Ernst Meinke sind die Ermittler. Alle drei waren mehrfach in den Polizeiruf- und Staatsanwalt-Fernsehkrimis zu sehen. Die Krimis am Freitag liefen ab 1976 im Radio der DDR. Hier im Falle der Kronzeugin aber erklingt zum Ende hin die von mir soeben eingespielte Rundfunkmelodie aus Tatbestand. Seltsam. Es geht los. Falls Sie Lust haben, dann achten Sie doch mal bitte genau auf die Stimme von Ernst Meinke, den Leutnant May. Die kennen Sie vielleicht aus der deutschen Synchronfassung einer bekannten Science-Fiction-Serie. Ich verrate Ihnen nachher, was ich meine. Und es gibt im Hörspiel interessanterweise auch noch eine sehr offensichtliche Anspielung auf einen Westschlager, einen Spaßhit von 1977. Auch das klären wir gleich. Die Kronzeugin, 30 Minuten lang. Bis gleich. Gute Unterhaltung. Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi am Freitag. Die Kronzeugin. Ein Kriminalhörspiel von Rudolf Elter. Ich sage Ihnen nochmal, an der Theke spielt keine Musik. Nicht für Stammgäste und nicht für Sie. Also nun suchen Sie sich schon Platz und dann werden Sie schneller zu Ihr Bier kommen wie in das Hotel. Frau Schnuffke. An der Ecke, ein Toter. Sie müssen die Polizei anrufen, Herr Wirt. Ein Toter? Ja, der ist überfahren worden. Du musst die Polizei rufen, Herr Wirt. Wer ist überfahren worden? Und wo, Frau Schnuffke? Bei uns an der Ecke. Dieser Spillerie da, der Steuermensch, na, der Schmidtchen. Was? Schmidtchen war doch eben hier. Hat doch Zian geholt. Wieso ist der überfahren? Also ruf an, Herr Wirt. Oh Mann, ist mir schlecht. Warum kommt denn keiner? Haben die abends Mittagspause? Ja, hallo. Ja, ich muss einen Unfall melden. Ja, ich rufe von der stumpfen Ecke an. Ja, wo? Ohrenblick bitte. Frau Schnuffke, wo war der Unfall? Na, bei mir vor das Haus, Ecke Zeppelinstraße. Das hab ich doch schon gesagt. Hören Sie? Ja, Ecke Zeppelinstraße und Schwarzer Weg. Ja, da soll einer tot sein. Der Zeuge? Ja, natürlich, sagte die Dame. Ja, aber ich bitte Ihnen. Na, und?

Genosse Hauptmann, ich habe das Glas, aus dem Hernstedt getrunken hatte, gleich mal ins Labor gebracht. Sicherheitshalber. Sein rechter Daumen ist mit dem Abdruck auf dem Lenker identisch. Also muss ich hier Krimis hören? Wo Sie doch Handschuhe trugen, nicht? Natürlich! Eben. Sie sahen Schmidtchen. Folgten ihm, hatten Wut, hatten schon getrunken. Aber wohl längst nicht so viel wie Schnabel. Gingen raus, sahen den Wagen, in dem Schnabel saß, fuhren dem Schmidtchen nach und überfuhren ihn mit Absicht. Verloren die Kontrolle und prallten endlich an den Baum. Zogen Schnabel vom rechten auf den linken Sitz und liefen zurück. Es war ja nicht weit. Verloren unterwegs noch einen Handschuh und konnten uns ohne weiteres erzählen, sie hätten längere Zeit in der Toilette zugebracht. Niemand hatte sie gesehen und niemand hatte darauf geachtet. Nein. Nein! Sie hörten Die Kronzeugin, ein Kriminalhörspiel von Rudolf Elter. Dramaturgie Adolf Skerl. Die Personen und ihre Darsteller waren Frau Schnufke, Ursula Braun. Hauptmann der K. Engel, Dietrich Körner. Leutnant der K. May, Ernst Meinke. Alois Schnabel, Horst Weinheimer. Hernstedt, Werner Senftleben. Wirt der stumpfen Ecke, Ernst Kahler. Schnitt, Monika Kittlaus. Ton, Gisela Kuschnierz. Regieassistenz, Ingrid Hauschild. Regie, Fritz Ernst Fechner. Und dieses Kriminalhörspiel gehörte zur langjährigen Reihe Krimi am Freitag. Es lief erstmals am 27. Mai 1977 um 21.30 Uhr bei Radio DDR 1. Ja, das war ein flotter Krimi am Freitag. Wie üblich wurde alles in 30 Minuten auserzählt, denn um 22 Uhr kamen schon die Nachrichten. Ich halte mich an die Fakten. Diese Funkreihe lief ab 1976, zunächst 14-tägig, später wöchentlich. Und sie war schließlich so beliebt, dass die Folgen sogar mehrfach in der Woche im Programm wiederholt wurden. Niemand sollte einen Krimi am Freitag verpassen, auch nicht bei der Nachtwiederholung am Mittwoch um 1.30 Uhr. Da nannte man ihn Krimi zur Nacht. Und auch am Mittwoch um 13.30 Uhr lief der Freitagskrimi der Woche noch einmal, dann unter dem Label Krimi-Kabinett. Das ist doch einfach Wahnsinn! 360 Hörspiele entstanden bis 1991 in dieser DDR-Sendereihe. Die Hälfte der Stücke produzierte man im Leipziger Funkhaus Springerstraße. Unser Krimi, die Kronzeugin, kam aber aus den Berliner Studios in der Nalepa-Straße. Augenblick, Genosse Hauptmann. Noch einmal die Frage. Das hier war noch einmal Leutnant May aus unserem Krimi, gespielt von Ernst Meinke. Ja, haben Sie das gestern nicht mehr erfahren? Ernst Meinke spielte seit 1973 in weit über 100 Hörspielproduktionen aus dem Rundfunk der DDR mit. Leutnant Bernd von der Inspektion Köpenick, Genosse Hauptmann. Es ist mein erster Fall, Genosse Lohm, und dann gleich so. In Krimis wurde Meinke mehrfach auf junge Polizeikräfte besetzt. Auch in Kriminalfilmserien war er dabei. Zu DDR-Zeiten in Der Staatsanwalt hat das Wort oder Polizeiruf 110. Später in Wolfs Revier, Im Namen des Gesetzes oder Rosa Rot. Jetzt brauchen wir alle Spuren. Noch umfassender waren seine Arbeiten im Bereich der Film- und Fernsehsynchronisation. Auch Dokumentarfilme sprach er. In über 1000 DEFA-Produktionen war er zu hören. Dafür gibt's schon keinen Ausdruck mehr. Ernst Meinke sprach etwa Gregory Peck, Timothy Dalton, Jean-Louis Trintignant oder Franco Nero. Auch nach der Wiedervereinigung blieb er ein gefragter Synchronsprecher. Zum Beispiel in dieser Serie. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 44356,9. Die Sensorendiagnose wurde abgeschlossen und hat gezeigt, dass alle Systeme normal arbeiten. Es gibt keine Erklärung für das Phänomen, das auf unserem Weg erschienen ist. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, war die zweite Fernsehserie aus dem Star-Trek-Universum. Und Ernst Meinke sprach den Captain. Ich bin Captain Jean-Luc Picard vom Föderationsraumschiff Enterprise. Der Engländer Patrick Stewart spielte den französischen Captain in einer amerikanischen Serie. The Next Generation wurde doppelt so lang und doppelt so erfolgreich wie Star Trek in den 60ern. Sie wissen schon, das war die erste Enterprise mit Kirk, Spock und Pille. Das ZDF begann Ende der 1980er Jahre mit der Ausstrahlung der deutschen Fassung der Next Generation. In den ersten 80 Folgen hatte Rolf Schuld noch Captain Picard gesprochen. 1992 kam der Wechsel zu Sat.1 und dort hörte man plötzlich Ernst Meinke. Jeder Sternenflottenoffizier ist in erster Linie der Wahrheit verpflichtet. Ob es die wissenschaftliche Wahrheit, die historische oder die persönliche ist. Das ist das oberste Prinzip der Sternenflotte. Und wenn Sie sich nicht imstande sehen, aufzustehen und die Wahrheit zu sagen, dann haben Sie es nicht verdient, diese Uniform zu tragen. Ernst Meinke sprach den Captain fortan im Wechsel mit Rolf Schuld. Dessen Stimme erklang wiederum in den zahlreichen Next Generation Kinofilmen. 2020 dann die Rückkehr des Captains. Ich habe einen Termin. Ihr Name bitte, Sir? Picard. P-I-C-A-R-D. Wie schön, dass Sie wieder zurück sind. 18 Jahre nach dem vorläufigen Ende der Next Generation Kinoreihe holte man den berühmten Captain noch einmal zurück. Eine neue Star Trek Serie entstand. 30 Folgen Star Trek Picard liefen bis 2023 und Ernst Meinke nahm seine bekannte Synchronrolle wieder auf. Wir sind verpflichtet, das zu untersuchen. Es gibt kein Wir, Jean-Luc. Admiral, ich trete hier für die Föderation ein. Dafür, was sie immer noch repräsentieren sollte. Sie geben hier nicht mehr den Ton an, Jean-Luc. Gehen Sie nach Hause. Ja, Ernst Meinke als Picard und zuvor im Hörspiel als Leutnant May. Haben Sie das gestern nicht mehr erfahren? Zurück zu unserem DDR-Krimi, die Kronzeugin. Ist Ihnen zu Beginn ein Satz von Frau Schnuffke aufgefallen? Du musst die Polizei rufen, Herr Wirth. Du musst die Polizei rufen, Herr Wirth. Wunderbar. Ursula Braun als Frau Schnuffke, aber den Satz meinte ich gar nicht, sondern diese Bemerkung hier. Frau Schnuffke im Gespräch mit Hauptmann Engel, gesprochen von Dietrich Körner. Und den haben Sie genau erkannt? Allerdings. Schmidtchen, den kenne ich am Schleichen. Schmidtchen kenne ich am Schleichen. Kann es sein, dass der Autor Rudolf Elter, der den Krimi verfasst hat, seine Figur, den Steuerhelfer Schmidtchen, deshalb so ungewöhnlich genannt hat, um diese Schleicherpointe unterzubringen? Und jetzt sagen Sie nicht, dass Sie nicht wissen, was hier gemeint ist. Ja, man nennt mich Schmidtchen Schleicher, alle Mädchen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger über den Tanzboden schleich. Kann beginnt die Band zu spielen, packt es mich und ich muss mit. Mädchen, reißt euch doch zusammen, jetzt kommt Schleicher Schmidt. Oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher Schmiedchen schleicht dich immer wieder an. Ja, da beginnt die Benchu spielen. Der Niederländer Nico Haag als Schmidtchen Schleicher, ein Spaßschlager des Jahres 1976. Und den muss Frau Schnuffke auch gekannt haben. Wetten? Damals nannte man sowas auch Blödelhit. Tja. Und wenn Sie glauben, diesen Ohrwurm jetzt gerade überstanden zu haben, dann kommt so ein Vogel wie ich und bringt Ihnen auch noch die Originalversion. Oh, Foxy Foxtrot mit je elastische Beine, die will elke Abend daare Tetsi tun. Foxy Foxtrot war 1975 der größte Hit des Nico Haag in den Niederlanden. Ein Jahr später kam die deutsche Fassung als Schmidtchen Schleicher, ein Platz 4 in den westdeutschen Singlecharts. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten und Hits am laufenden Band. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten. Jede Woche erscheint eine neue Folge, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Aber an welchem Wochentag nochmal? An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen. Na richtig, am Donnerstag. Der MDR organisierte uns das Krimi am Freitag-Fundstück. Eine frische Krimireihe aus dem MDR finden Sie übrigens auch in der Audiothek. Timothy Truckle ermittelt, heißt sie. Und sie entstand nach Kurzgeschichten von Gerd Prokop aus den 70er und 80er Jahren. Timothy Truckle wird in dieser Hörspielserie von Matthias Matschke gespielt. Aber auch Valerie Ceplanova, Jens Wawritschek, Bernhard Schütz oder Friedhelm Ptock sind dabei. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Und damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.